Vor 90 Jahren hatte Genosse Kim Il-sung den Sennal-Kinderverband gegründet. Aus diesem Anlass fand am 14. Dezember im zentralen Jugendclubhaus eine zentrale Veranstaltung statt. Daran nahmen teil Cha Ryong-hae, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Lehrer und Schüler in der Stadt Pyongyang. Chun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Kim Il-sung-istisch-kim-jong-ilistischen Jugendverbandes, hielt ein Referat. Er unterstrich: Am 15. Dezember zu 15/1926 gründete Kim Il-sung den Sennal-Kinderverband, eine revolutionäre Kinderorganisation neuen Typs. Der Verband war eine avantgardistische Organisation der koreanischen Kinder, die für die Zerschlagung des japanischen Imperialismus, für die Befreiung und Unabhängigkeit des Vaterlandes und für den Aufbau einer neuen Gesellschaft, in der die werktätigen Volksmassen glücklich leben, kämpfte. Die koreanische Kinderbewegung, gebannt und zum Sieg geführt von Kim Il-sung, entwickelte sich unter der klugen Führung von Kim Jong-il, der die Nachwelt und Zukunft unheimlich liebte, auf einer neuen und höheren Etappe. Weil Kim Il-sung und Kim Jong-il die lichte Zukunft der Schüler segnen und Marschall Kim Jong-un die koreanische Revolution und die koreanische Kinderbewegung weise führt, ist der Weg der koreanischen Kinderbewegung immer mit Sieg und Ruhm gekrönt, so betonte der Referent.